Kundgabe 3723. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.03.1946. Lösen von irdischen Gütern. Bringet mir alles zum Opfer, was euch lieb ist auf Erden, und ihr werdet in aller Fülle entgegennehmen, was meine Liebe euch bietet und was euch unvergleichlich beglücken wird auf Erden schon und dereinst in der Ewigkeit. Wollet ihr empfangen, so müsset ihr vorerst selbst gebewillig sein. Hanget ihr aber an irdischem Besitz, so sind euch die Güter des geistigen Reiches unerreichbar. Zu irdischem Besitz aber gehört alles, was euch irdisch beglückt, was euch erstrebenswert ist für eure Leibesbedürfnisse. Alles, was ihr liebt auf Erden, was euch nicht folgen kann ins geistige Reich, müsstet ihr mir gern und freiwillig opfern, um die Güter zu empfangen, die unvergänglich sind, die euch nachfolgen in die Ewigkeit. Ihr opfert wohl, tauschet aber unvergleichlich Besseres ein, und es ist nur ein vorübergehender Trennungsschmerz, dem bald eine selige Gewissheit folgt. Nun erst die rechten Güter zu besitzen, die Wert haben in der Ewigkeit. Und so ich euch also alles nehme, so werdet nicht verzagt und zweifelt nicht an meiner Liebe und Gnade, an meinem Schutz, den ich euch dennoch gewähre, wenngleich ihr es nicht erkennt. Ich nehme euch nur, um euch desto mehr wiedergeben zu können. Und so ihr euch freiwillig löset von dem, was euch lieb ist, wird auch euer Körper bedacht werden nach Bedarf. Nur euer Herz soll sich lösen von allem, denn meine Gnadenfülle bedarf einer Stätte, die frei ist von jeglichen Begierden irdischer Art. Was ihr freiwillig opfert, das brauche ich euch nicht gewaltsam zu nehmen. Doch die Trennung davon muss vollzogen werden. Wollet ihr zunehmen an Kraft und Gnade, an Seelenreife und an geistigen Schätzen, die euren Reichtum ausmachen in der Ewigkeit. Und also werdet ihr daran auch erkennen, dass nur die Liebe mich dazu veranlasst, so ich euch, meinen Gläubigen, nehme, was der Erde angehört, weil ich euch empfänglich machen will für das, was meine Liebe geistig euch bietet. Ihr werdet erkennen lernen, dass ich nicht in aller Fülle in euch wirken kann, solange eure Liebe nicht mir allein, sondern auch den Gütern der Welt gilt. Und also ist es eine Gnade, so ich euch frei zu machen suche von dieser Liebe und euch nehme, was euch schwerfällt, freiwillig aufzugeben. Opfert mir alles auf, suchet euer Herz zu lösen von allem Irdischen, und ihr werdet den Segen eurer Opferbereitschaft bald spüren, denn ihr ziehet dadurch mich selbst zu euch, der ich nun kein Hindernis mehr vorfinde, um in euch wirken zu können in aller Fülle. Denn es bleibt euch keine lange Zeit mehr, um irdische Begehren langsam überwinden zu können. Ihr müsstet euch schneller und darum auch schmerzhafter lösen. Doch es wird euch immer zum Segen gereichen, so ihr euch beuget unter meinen Willen, so ihr ergeben euer Schicksal auf euch nehmet und irdischen Gütern nicht nachtrauert. Denn je leichter ihr euch davon zu lösen vermöget, desto aufnahmefähiger und williger ist euer Herz für geistige Gaben. Und diese werden euch entschädigen tausendfach, denn ihren wahren Wert erkennet ihr erst im jenseitigen Leben, im geistigen Reich. Und dann werdet ihr selig sein im Übermaß, so ihr reich an geistigen Gütern in dieses eingeht und mit ihnen wirken könnet zur eigenen Beglückung. Amen.